Kapitel 2. Nach dem Telefonat geht Gassan zu seinem Kleiderschrank und sucht seinen Anzug. Na ja, der sieht doch ganz schick aus. Zum Anzug brauche ich aber auch eine Krawatte. Die da. Die passt. Und jetzt noch ein Hemd. Nein, das Hemd geht gar nicht. Ich brauche ein helles Hemd. Er sucht weiter in seinem Kleiderschrank. Gassan hat viele Hemden. Gelb, grün, blau, bunt. Aber keins passt zum Anzug und zur Krawatte. Ich brauche ein neues Hemd. Gassan fährt mit dem Fahrrad in die Stadt. Im Zentrum ist ein großes Kaufhaus. Am Eingang liest er das Schild.